Wie man später erfuhr, hatte er noch am selben Abend in der 12. Stunde einen sehr exzentrischen und unerwarteten Besuch gemacht. Der Regen hatte noch immer nicht aufgehört. Ganz durchnässt erschien er 20 Minuten nach 11 in der kleinen Wohnung der Eltern seiner Braut auf der Wassiljew-Insel am kleinen Prospekt in der 3. Zeile. Mit viel Mühe hatte er sich Einlass verschafft und zuerst alle in große Aufregung versetzt. Aber Arkadi Iwanowitsch konnte, wenn er wollte, ein Mann von bezauberndem Benehmen sein, so dass die ursprüngliche, übrigens sehr naheliegende Vermutung der Eltern der Braut, dass Arkadi Iwanowitsch sich wahrscheinlich irgendwo stark betrunken habe und nicht bei klarem Verstand sei, sich in nichts auflöste. Die mitleidige Mutter der Braut schob den gelähmten Vater in einem Rollstuhl zu Arkadi Iwanowitsch herein und begann nach ihrer Gewohnheit mit weit ausholenden Fragen. Diese Frau stellte nie direkte Fragen, sondern lächelte zuerst nur und rieb sich die Hände. Dann aber, wenn sie etwas unbedingt erfahren wollte, wie zum Beispiel, wann Arkadi Iwanowitsch die Hochzeit anzusetzen gedenke, so begann sie mit den wissbegierigsten Fragen über Paris und das dortige Hofleben, um schließlich langsam bis zu ihrer Wohnung in Petersburg zu gelangen. Zu anderer Zeit wurde dies alles durchaus mit Respekt hingenommen. Jetzt aber war Arkadi Iwanowitsch zu ungeduldig und wünschte kategorisch, seine Braut zu sehen, obgleich man ihm schon bei seinem Eintritt erklärt hatte, dass sie bereits schlafe. Die Braut erschien selbstverständlich und Arkadi Iwanowitsch teilte ihr sofort mit, dass er wegen einer sehr wichtigen Angelegenheit auf einige Zeit Petersburg verlassen müsse und aus diesem Grund ihr 15.000 Rubel in allerhand Papieren mitgebracht habe. Er bat sie, dies als ein Geschenk von ihm anzunehmen. Da er schon längst die Absicht gehabt habe, ihr diese Kleinigkeit bereits vor der Hochzeit zu überreichen. Ein besonders logischer Zusammenhang zwischen dem Geschenk und der unverzüglichen Abreise und der Notwendigkeit, deswegen in der Nacht bei Regen herzukommen, zeigte sich in keiner Weise bei seinen Erklärungen. Jedoch verlief trotzdem alles sehr gut. Sogar die unvermeidlichen Ausrufe von »Ach« und »O«, das Fragen und Staunen, wurden rasch gemäßigt und zurückgehalten. Dafür aber wurde eine überströmende Dankbarkeit an den Tag gelegt und von den Tränen der vernünftigsten aller Mütter bekräftigt.